Yetişen. Guten Tag, ich heiße Dr. Korkmaz. Ich bin Dienst Verwender auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Frank Schuster. Frank Schuster. Schuster. Könnten Sie Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, SCH Mhm. USTER. Okay, Herr Schuster, wie alt sind Sie? Ich bin 54. 54. Und wann sind Sie genau geboren? Am 6.8.69. 9. 60. 69, okay. Und Herr Schuster, wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege jetzt 80 Kilo ungefähr. Okay, und wie groß sind Sie? 1,78 Meter. 78. Okay, Herr Schuster, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also mir geht es zurzeit überhaupt nicht gut. Ich habe immer solche Probleme beim Schlucken. Und das wird in letzter Zeit immer schlimmer. Das hat angefangen, ja, vor einem Vierteljahr, würde ich sagen, so im Frühjahr habe ich das erste Mal gemerkt. Und das wird aber immer mehr. Am Anfang war das so, dass ich das vor allen Dingen hatte, wenn ich schnell gegessen habe oder wenn ich so Sachen hatte, die ziemlich trocken sind, wenn ich also nur ein Brot gegessen habe. Dann hatte ich manchmal so das Gefühl, oh, ich kriege das gar nicht richtig runter. Und jetzt ist es aber so, dass auch wenn ich wirklich sehr gründlich kaue, dass das richtig unangenehm ist beim Schlucken. Und selbst beim Trinken tut mir das weh. Und das Okay. war früher überhaupt nicht. Entschuldigung, wann Sie haben gesagt, vor 4 Monaten. Ich habe Ja, falsch so verstanden. ungefähr. Ja, okay. 4 Monate. Erstmal Ihre Beschwerden Da angefangen. ist mir Okay. das erste Mal so richtig aufgefallen, ja. Und die Schluckprobleme hat langsam begonnen. Ja, und am Okay. Anfang denkt man sich ja nichts Böses, da denkt man, ach, hast du mal nicht gut gekaut und so. Aber das wird immer schlimmer. Und jetzt habe ich halt langsam so dieses Gefühl, dass ich wirklich, also dass mir das Essen und Schlucken wirklich schwer fällt. Und ich habe jetzt auch mit einmal immer so Sodbrennen. Und das ist ja Sodbrennen. ganz unangenehm. Seit wann haben Sie Sodbrennen? Ach, ich würde vielleicht sagen, so seit 4 Wochen, 5 Wochen. Ja, 5 Wochen. Und Husten ist auch so dazu gekommen. Also das ist alles irgendwie, dass es mir nicht mehr so richtig gut geht. Leiden Sie auch unter Brustschmerzen? Brustschmerzen ja, also beim Schlucken tut das manchmal auch noch hier so oben in der Brust ein bisschen weh, ja. Bei Schlucken aber nur. Nur beim Schlucken, ja. Okay, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Gibt es noch, ich meine, gibt es mehr Beschwerden Ja, also aktuell? ich hab überhaupt keinen Appetit zurzeit und nachts kann ich nicht schlafen. Ja, ich glaube, das hängt vielleicht auch mit dem Sodbrennen zusammen. Und ich habe mir jetzt schon extra Kissen nochmal ins Bett getan und versucht dann, aber da rutscht man ja auch irgendwann runter und dann fängt es doch wieder an. Und ja, also ich weiß nicht, also ich habe dann manchmal abends einen Schnaps getrunken, damit es mit dem Hals besser wird, aber das hat auch nichts geholfen. Und ja, also das ist alles, ich fühle mich einfach schlecht jetzt. Ja, Sie fühlen auch Müdigkeit oder Ja, so ein bisschen schlapp bin ich auch knapp, ja. geworden. Ja, aber ich denke immer, das hängt mit dem damit zusammen, dass ich so wenig Appetit habe und dass ich auch so schlecht schlafe. Dann ist man ja natürlich müde, ne? Und haben Sie in letzter Zeit abgenommen? Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe eigentlich ziemlich viel abgenommen sogar. Ich hatte mal ordentlich mehr Gewicht. Ich hatte 89 Kilo und jetzt wiege ich nur noch 80. Das fand ich eigentlich am Anfang ganz nett, aber jetzt finde ich das langsam nicht mehr so witzig. In diesen 4 Monaten haben Sie, Ja, ich denke, so ja. Weihnachten ist mir das, also habe ich mich mal gewogen oder im neuen Jahr dann. Und jetzt ist mir das aufgefallen, dass die Hosen alle so weit sind, dann habe ich mich mal wieder gewogen. Mache ich nicht so oft. Fühlen Ne? Sie sich auch fiebrig? Fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht, nein. Okay. Sie leiden an Husten. Dieser Husten ist trockener oder Nein, da kommt so Auswurf Schleim mit. mit Schleim. Wie sieht dieser Schleim aus? Also ich würde sagen, das ist so weißliches Zeug, so durchsichtiger Schleim. Weiß ich. Okay. Und die Schmerzen, ich möchte ein bisschen darüber sprechen. Die Schmerzen strahlen irgendwohin aus. Naja, die Schmerzen sind vor allen Dingen so im Halsbereich und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich gegen so einen Widerstand anschlucke und dann eben so hier im oberen Brustbereich, so direkt hinterm Brustbein, dass ich das Gefühl habe, so da drückt es beim Schlucken. Wie könnten Sie beschreiben diese Schmerzen? Drückend, wie Sie meinen. Drückend am Okay. ehesten. Manchmal auch ja, wenn ich so dieses Sodbrennen habe, natürlich auch brennend. Brennend und drückend. Okay. Okay, Herr Schuster, leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankungen? Ich meine Bluthochdruck oder Blutzucker. Ja, also Bluthochdruck, das hat man vor 15 Jahren festgestellt, dass ich ein bisschen Bluthochdruck habe und Vor jetzt ne 5 Jahren. 15. 15, okay. Okay. Und da nehme ich Metoprolol ein, das ist so ein Beta-Blocker und Ja. das soll helfen. Und Wissen Sie, in welcher Dosierung? ja, ich nehme da morgens eine und da steht Metoprolol 95 drauf. 95. Und dann nehme ich noch Aspirin 100 jeden Tag. Ich hatte mal vor, boah, wie lange ist das jetzt her? So 4, 5 Jahren hatte ich eine Venenthrombose und hatte auch eine Lungenembolie. Und da war ich damals im Krankenhaus und danach nehme ich dann jetzt seit 3,5 Jahren nehme ich Aspirin regelmäßig ein. Okay, entschuldige, ich möchte sicher so sein. Wir haben Venenthrombus seit 4 Jahren, oder? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Und Krampfadern habe ich schon länger. Und seit dieser Thrombose bin ich auch ganz brav und trage meine Kompressionsstrümpfe. Okay. Und noch etwas? Nee, aber das reicht mir auch völlig. Ja, natürlich, Herr Schütter. Ich möchte nur wissen, wurden Sie schon mal operiert? Nee, operiert bin ich überhaupt noch nie. Okay. Und Sie nehmen regelmäßig Metoprolol und Aspirin ein. Gibt es Genau. noch etwas? Nee, sonst nehme ich keine Tabletten. Okay. Und sind Sie vollständig geimpft gegen auch Corona? Ja, natürlich, klar. Okay. Herr Schuster, ist Ihnen irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Nein, ich wüsste nicht, dass irgendwas ist, was jemals festgestellt wurde, glaube nicht, dass ich jemals allergische Reaktionen hatte. Ich kann auch Okay. alles essen und ja. Okay, gut. Und Herr Schuster, rauchen Sie? Ja, ich rauche schon kräftig, ja. Seit wann und wie viel? Ach, lassen Sie mich überlegen, ich bin jetzt 54, dann rauche ich seit mehr als 30 Jahren und ja, so anderthalb Päckchen am Tag gehen da schon durch. Ein und halb. Und trinken Sie Alkohol? Ja, also ein paar Flaschen Bier am Abend trinke ich wohl und wenn wir Karten spielen, dann trinken wir auch mal einen Schnaps dazu oder auch wenn es gutes Essen gab oder so. Also ein paar Mal in der Woche gibt es auch noch ein bisschen Schnaps dazu. Am Wochenende Schluss. Nein, auch wenn ich Karten spielen gehe, dann ist Ah, es immer okay. dienstags, da trinken wir auch immer einen dazu. Ja, Sie meinen einmal pro Woche oder Nee, nein? eher zweimal pro Woche. Ah, okay. Okay, nächste Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nee, mit Drogen habe ich keinen Kontakt. Okay. Herr Schuster, was machen Sie beruflich? Ich bin Angestellter bei der Handwerkskammer. Okay. Leiden Sie an Stress bei der Arbeit? Nö, eigentlich nicht. Oder bei Ihrem Privatleben? Naja, also ich bin geschieden. Das war mal eine stressige Zeit, aber jetzt. Ja, bin ich halt alleine und komme auch ganz gut klar. Okay, haben Sie Kinder? Ja, aber die sind schon groß. Okay, sind er oder sie gesund? Die Kinder sind gesund, beide, ja. Gesund, also meine Kinder, okay. Leben Ihre Eltern noch? Nein, Mein Vater hatte einen Schlaganfall und der war auch herzkrank. Der ist aber, das ist noch nicht lange her, dass der verstorben ist. Und meine Mutter ist eigentlich ganz gut beieinander. Die hat nur auch genauso wie ich die Krampfadern an den Beinen und hat damit so ein bisschen zu tun. Und ja, dann hat man jetzt bei ihr so einen Altersdiabetes festgestellt. Aber sonst ist die eigentlich noch ganz gut beieinander. Okay, haben Sie Geschwister? Ich hatte einen Bruder, der hatte eine blöde Krebserkrankung. Der hatte so einen Krebs in der Bauchspeicheldrüse. Und der ist ganz schnell verstorben daran. Okay, es tut mir sehr leid. Okay, Herr Schuster, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Ja, ich mache mir natürlich jetzt Sorgen, was das ist mit meinem Hals. Und ich möchte natürlich auch irgendwann mal wieder ohne Beschwerden essen. Und ja, dass es mir so schlecht geht, macht mir natürlich auch ein bisschen Gedanken. Und was kann man denn jetzt tun? Ja, ich verstehe Sie, Herr Schuster, aber es ist so, um zu diagnostizieren, ich muss erstmal ein paar bildgebendes Verfahren durchführen und Was natürlich müssen Sie durchführen? bildgebendes Verfahren. Was heißt das? Ja, wie Oh, das Speiseröhrespiegelung klingt und aber sehr unangenehm. Ist das sehr ja. schmerzhaft? Ja, es klingt ein bisschen unangenehm, aber Sie bekommen eine Schlafmittel, deswegen fühlen Ach, merke ich Sie das sich alles gar nicht. ja gar Dann nicht. ist gut, dann können Sie irgendwas mit mir anstellen, ja. Ja, und Ja, machen wir das jetzt gleich oder muss man dafür ins Krankenhaus kommen? Oder kriege ich da einen späteren Termin? ich muss mit meinem Oberarzt sprechen erstmal. Und vielleicht können wir heute Oh, das durchführen wäre ja können. praktisch, da muss ich nicht nochmal extra kommen, ja. Ja, ich muss aber erstmal mit meinem Oberarzt sprechen. Okay. Ja, und was meinen Sie, was kann man denn dann dagegen machen? Ja, ich habe schon gesagt, es ist zu früh, um zu diagnosieren. Je nach den Ergebnissen sprechen wir wieder. Aber Okay. ich vermute, gibt es eine Speiseröhre-Probleme, aber ich bin natürlich nicht sicher. Deswegen, ich muss erstmal diese Verfahren durchführen. Ah, okay, ja, das verstehe ich. Ja. Gut. Vielen Dank. Haben Kollegen andere Fragen? Bemerkten Sie die Farbveränderungen Ihres Stuhls? Ja. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Können Sie das bitte noch einmal sagen? Bemerkten Sie die Farbveränderungen Ihres Stuhls? Mein Farbveränderung. Stuhl. Ja. Eine Farbveränderung im Stuhl ist mir nicht aufgefallen. Okay. Nein. Spüren Sie, als ob eine große Menge an Speichel im Mund vorhanden wäre? Das habe ich manchmal, ja. Aber nicht ständig. Ja, okay. Vielen Dank. Haben Sie vermehrtes Nachtschweiß? Ja, zurzeit ist es halt warm, da schwitzt man nachts mal, aber das würde ich jetzt nicht. Ja, ich meine, brauchen Sie Ihre Kleidung wechseln? Manchmal muss ich Ja, nachts jetzt, wenn es so warm ist, ne, ist es warm in meiner Wohnung und dann muss ich halt nachts mal den Schlafanzug ausziehen und einen frischen anziehen, aber nicht regelmäßig, nur jetzt, wo es so warm ist. okay, danke schön. Ist Ihnen übel? Eigentlich so richtig übel ist mir nicht. Ich merke halt, dass mir das Essen schwer fällt. Und das kann man so schwer unterscheiden von Übelkeit. Ich sitze halt dann vor dem Essen und habe keine Lust, das zu essen, weil ich weiß, das wird alles so mühsam. Und das ist dann, und dann weiß ich ja auch, dass das Sodbrennen irgendwann kommt und dann mag man schon nicht mehr. Mussten Sie noch Korkmaz, nicht Korkmaz, erproben? Korkmaz, Ja. bitte, bitte nicht sprechen. Okay, andere Okay. Kollegen. Okay. Leiden Sie unter Heiserkeit? Heiserkeit? Ja. Eigentlich bisher nicht, nein. Haben Sie ähnliche Beschwerden gehabt? Früher mal? Früher. Nö, das habe ich noch nie gehabt, solche Beschwerden. Waren Sie wegen dieser Beschwerde beim anderen Arzt gewesen? Nein, ich gehe nicht so gerne zum Arzt. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Ah. Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also wenn ich Flüssigkeiten schlucke, dann sind das leichte Schmerzen. Das ist dann vielleicht so 3 oder 4. Aber wenn ich feste Sachen runterschlucke oder auch wenn ich aus Versehen zu schnell esse und nicht sehr gut gekaut habe oder den Mund zu voll hatte, und dann schlucke, dann sind das schon heftige Schmerzen, dann sind die zwischen 6 und 7. Ja, danke schön. Ist Ihnen irgendwelche Schwellungen im Halsbereich aufgefallen? Ich meine, wie Lymphknoten oder so. Da kenne ich mich nicht mit aus, das ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay, danke. Am Ende eine Frage aufstoßen, haben Sie bemerkt? Ja, er hat ja gesagt, Sodbrennen, das ist so ähnlich. Das ist ja so saures Aufstoßen, Teures aus. ne? Ja, doch, das hat er schon. Dankeschön. Blutalbirleşin keine. Bitte was? Eine Kollegin hat geschrieben, Blutalbirleşin. Bluterbrechen. Ach nee, Ja. hat ist nicht Ja, der Patient hat gesagt, keine Erbrechen, keine aufgetreten. manchmal vomit şey, Neuse. O da. Okay. Ich denke, alle Fragen gestellt. Können wir als Gespräch anfangen? Ja, ich versuche. Okay. Guten Tag, meine Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen vorstellen, haben Sie dafür kurze Zeit? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Frank Schuster ist 54-jähriger Patient. Er kam heute wegen seit 4 Monaten bestehende drückende Schluckschmerzen zu uns. Die Schmerzen Wo hat er die Schmerzen? im Halsbereich und die Schmerzen haben langsam begonnen. Erstmal gegen festes Lebensmittel und danach gegen die Flüssigkeit. Ja, können Sie mir da auch Fachbegriffe nennen? Dysphagie. Dysphagie, ja, Dysphagie. Mhm. Seit 4 bis 5 Wochen klagt der Patient über Pyrosis, Husten auch. Die Schmerzen liegen bei Flüssigkeit auf einer Schmerzskala bei 3 bis 4 und bei festen Lebensmitteln bei 6 bis 7. Und die als vegetative Anamnese leidet der Patient Inappetenz, Insomnia, Fatigue und Gewichtsverloren. Er hat Gewichtsverlust. Gewichtsverlust. Er hat 9 Kilo innerhalb 4 Monaten abgenommen. Oh ja. Auch Nachschweiß. Er klagte über Nachschweiß. An Vorerkrankungen leidet an arterielle Hypertonie seit 15 Jahren. Aber der Patient leidet nicht an Nachschweiß. Manchmal, wenn das Wetter warm ist. Warm ist er. Also er hat das nicht als typisches Symptom. Ja, Genau. nicht typisches Symptom. Okay. Okay. Nachschweiß, keine Nachschweiß. Ja. An Vorerkrankungen leidet er an arterielle Hypertonie seit 15 Jahren. Varizen, ich habe nicht notiziert, seit wann, Entschuldigung. Und vor 4 Jahren hatte er Lungenembolie. Er nimmt regelmäßig Metoprolol. Morgens und Aspirin 100 Milligramm. Er ist geimpft, vollständig geimpft. Er hat keine Allergie und keine Unverträglichkeit. Seit 30 Jahren raucht er täglich 1,5 Packung Zigarette. Er trinkt ein Flasche Bier täglich und 2 bis 3 Mal pro Woche Schnaps. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist Angestellter, er ist geschieden, hat 2 gesunde Kinder. Sein Vater ist an Apoplexie gestorben und sein Bruder ist an Pankreaszerr auch gestorben. Oh ja. Seine Mutter leidet an Varizen und der Diabetes mellitus. Meine Verdachtsdiagnose ist Ösophaguskarzinom. Als Differentialdiagnose denke ich Achalasia, Ulcus ventriculi und Magenkarzinom. Ich werde erstmal körperliche Untersuchung. Worauf da, achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, die Lymphknoten im Axillhöhle, Axilla? Im Axilla und im Halsbereich ich kontrolliere. Und wonach gucken Sie noch? Ja, gibt es eine Schwellungen im Halsbereich und noch. Na, Sie gucken natürlich noch so nach dem allgemeinen Zustand, horchen ihn ab und bestimmen Vitalparameter, ne? Ja, natürlich, Vitalparameter. Mhm. Mhm. Gut, und was machen Sie labortechnisch? Ja, Blutbild, CRP, BCG und Nierenparameter und Leberparameter kontrolliere ich. Und danach Ösophagogastrodoskopie plane ich und eine Ultraschall durchführen. Ja, würde man erst den Ultraschall machen und dann? Ja, natürlich, natürlich. Erstmal Ultraschall und danach. Auf jeden Fall erstmal EKG. Ja, natürlich, EKG. Hm. Und kardiyak enzime machen lassen. Ja, natürlich, Brustschmerzen muss ich unbedingt kontrollieren. Ja, der Patient hat 54 Jahre alt. Er ist 54. Hm. Ist, und gibt es Risikofaktoren, familiäre und Raucher und Alkoholiker. Deswegen müssen wir diese Patientin auf jeden Fall eine Verdacht akutes Koronarsyndrom denken und danach erstmal EKG und kardiyak enzyme bestimmen. Okay. Ja, genau. Gut. So, und ja, wenn sich dann jetzt bestätigt ihre Verdachtsdiagnose, was würde man dann diagnostisch noch auf alle Fälle weitermachen? Computertomographie, Kopf, Abdomen und Thorax. Genau, ja. Genau. Um rauszufinden, ob da irgendwas schon gestreut hat, ne? Ja, genau. Genau. Und was wäre eine Therapieoption? Ja, ich fordere eine chirurgische Konsil an und gibt natürlich je nach den Tomographie-Ergebnissen Chemotherapie, Radiotherapie oder chirurgische Therapie. Ja. Ja, gut. Okay, ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich auf alle Fälle bitte auf dem Laufenden. Ja? Gut. Ja, ich würde sagen, das war jetzt relativ vollständig. Bei der Anamnese hatten viele Kollegen noch zusätzliche Fragen. Da ist mir eigentlich nur eine Sache aufgefallen, kleine Wortverdrehung. Als der Patient gefragt hat, ja, was ist denn da jetzt, ne? Was kann man denn dagegen tun? Da haben sie irgendwie diagnosieren oder so diagnosieren. Diagnosieren, Also ja. diagnostizieren. Das ist ein Diagnose. sehr blödes und schwieriges Wort. Diagnostizieren. Ja. Genau. Und ja, was Sie nicht ganz genau übermittelt haben, ist die Alkoholmenge. Der hat das ja so ein bisschen bagatellisiert, der Mann. Der trinkt jeden Tag nicht nur eine Flasche Bier, sondern einige Flaschen Bier. Oh. Ja? Und er trinkt ziemlich regelmäßig Schnaps. Ja. Ja? Also zweimal in der Woche auf jeden Fall. Am Wochenende einmal und dann, wenn er zum Kartenspielen geht. Das ist schon zweimal in der Woche. Ja? Und da sagt er auch nicht dazu, wie viel Schnaps er trinkt. Das heißt, der hat im Laufe seines Lebens schon einiges an Gift-Intus. Ja? Und wobei, ich weiß nicht, würde man jetzt in so einem Fall nachfragen, wenn es dem im Auge, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn es dem im Augenblick gerade schlecht geht, ob er eigentlich auch weiter jetzt immer noch raucht und ob er immer noch Schnaps trinkt. Und er hat ja einmal, hat er gesagt, dass er gegen das Sodbrennen Schnaps getrunken hat. Ja. Was natürlich nicht ganz das Mittel der Wahl ist. Aber viele Leute haben ja das Gefühl, dieser berühmte Verdauungsschnaps, ja, irgendwie so ein Kräuterzeug oder sowas, ja, was dann angeblich hilft, irgendwas zu verdauen und da, dass es besser rutscht. Und ja, das ätzt natürlich dann auch nochmal hinterher. Gut. Ja, beim Bericht, also wie gesagt, Anamnese war nur diese eine Geschichte sprachlich nicht so richtig. Und gefragt haben Sie konsequent, würde ich sagen. Eigentlich haben Sie sprachlich auch nicht so viele Schwierigkeiten in der Verständigung und konnten auch gut auf den Patienten eingehen. Wo Sie nochmal gucken müssen, ich habe das beim letzten Mal wirklich auch irgendwie nicht so richtig drauf geachtet, aber Dr. Gündes hat zum Glück darauf hingewiesen. Gucken Sie, dass Sie wirklich die Fachbegriffe verwenden. Ja. Na? Wenn Sie das Arzt-Arzt-Gespräch haben. Varikosis, was Sie auch nicht gesagt haben, er hat angegeben, dass er Kompressionsstrümpfe trägt. Ja. Na? Und er hatte, also Sie haben gesagt, Sie haben nicht gefragt, wie lange er schon die Krampfadern hat, aber er hatte ja vor 4 Jahren eine Lungenembolie und eine TVT. Also hatte er da auf alle Fälle schon Varizen. Ja. Ja? Und wahrscheinlich trägt er seitdem die Strümpfe, kann man von ausgehen. Wenigstens seitdem. Ja? Ja. Das ist vielleicht noch so eine Geschichte, die man noch erwähnen könnte. Und ja, das macht dann eben auch logisch, dass er das Aspirin nimmt, ne? Dass er die Thrombose hinter sich hatte. Ja, und sonst habe ich eigentlich keine weiteren Ergänzungen oder Anmerkungen. Das klingt alles vernünftig. Danke. Okay.